ihr den noch nicht gehört habt, schick ich Tapes raus voll mit Wörtern, die zerfetzen hier Mörser, spring ein Hörsaal nur mit Wörtern, Meisterkreise wollen mich fördern und just bittet 14 Overkill und wird damit zum Mörder. Leute sagen, dass ich weg bin, denn ich steh nicht in der Wex, bin doch ich klatsch dir einen Text, denn er beweist, dass ich im Recht bin. Dieser Burner hier, der trifft dich, ist nicht anständig und sittlich. Du sagst Schmiede, kurzes Volk, ich heb den Finger und sag wirklich, du willst sagen, dass er Licht ist wegen dir, scheiß klein knicklich. Nur weil Papa nicht auf Schicht ist, heißt es nicht, dass ich dich nicht krieg. Ich rechne Lanze für jeden, der supportet und mich featuren will. Eine Lanze für jeden, für Vertrauen und für den eigenen Willen. Eine Lanze für jeden, der die Faust ganz weit nach oben schreckt. VTF und Tonjo zeigen euch, wie man sich neu entdeckt. Knechten, verfechten echte Sätze, die wir auch schätzen. Indem wir Worte setzen und mit Leuten connecten. Und wie eine Sekte Gedanken verätzen. Wir kommen in kalten Nächten, indem wir euch knechten. Verfechten echte Sätze, die wir auch schätzen. Indem wir Worte setzen und mit Leuten connecten. Und wie eine Sekte Gedanken verätzen. Viele wollen die geilen Süden denken, Lügen wären Mythen. Doch sie sind falsch wie Blüten, keine Knospen bilden. Ich bin krank von Sektiziden, ihre Kreaturen werden gemieden. Denn sie sind zu verschieden in einer Welt voller Nieten. Keiner kennt die Geheimnisse und stärkt mich, macht das geilste Sinn. Verbreiten wie es, wie die Natur ihre Sporen. Ich bin endlich wieder geboren, doch ich spüre nur Zorn. Wie er mich lähmt und ich sehe, wie die Liebe sich schlafen legt. Ein Kreis, auf den sich dreht, doch für mich ist es zu spät. Weil mein Geist Taten verdreht, sich nicht eingestehe. Ich hab so vergebens gefleht, dass alles besser wird. Doch wenn du geistig krepiert, wie das Schicksal mit schlecht mitspielt. Deswegen struggelt und gedealt, weil wir noch das Geld des anderen schielt. Schließt eure Augen, dunkle Wolken ziehen mal die Stadt. Alarm, die Reden heulen, bis jeder es Gestalt hat. Die Einzeit erst erschindet, wenn den letzten euch weiter gepackt hat. Wir kommen in kalten Nächten, indem wir euch knechten. Verfechten echte Sätze, die wir auch schätzen, indem wir Worte setzen und mit Leuten connecten und wie eine Sekte Gedanken verhetzen. Wir kommen in kalten Nächten, indem wir euch knechten. Verfechten echte Sätze, die wir auch schätzen, indem wir Worte setzen, mit Leuten connecten, wie eine Sekte Gedanken verhetzen. Ich kann nur lachen, obwohl deine Witze scheiße waren. Du willst Scheine machen auf der Kirmes in der Geisterbahn. Man hört es krachen, weil sich deine hohen Rhymes erfahren. Jetzt kannst du Vogel, andere Vögel an der Scheibe waren. Du hast keinen Plan und einen gestörten Stil. Deine Aktien und Bräute kennst du aus dem Börsenspiel. Schreib dir ein Förderziel, du schwitzt wie im Sommer. Wäre das ein Fußballspiel, müsste ich nicht mal kontern. Ich laber nicht rum, frag mal rum, es gab keinen Grund. Was Business, ich nicht, mach den Spagat zu der Kunst. Und nein, ich sag nicht, ich bin der tighteste Rapper. Doch technisch und textlich um einiges besser. Jetzt schweißt du belämmert bei meiner Stärke und Kraft. Deine Werke sind schwach und dein Vers ist verkackt. Komm, mach auf Gangster, du wärst doch gerne in Haft. Und ich schließ mit dir ab, wie ein Wärter im Knast. Wir kommen in kalten Nächten, indem wir euch knechten. Verfechten echte Sätze, die wir auch schätzen. Indem wir Worte setzen, mit Leuten connecten. Wie eine Sekte, Gedanken verätzen. Wir kommen in kalten Nächten, indem wir euch knechten. Verfechten echte Sätze, die wir auch schätzen. Indem wir Worte setzen und